die braut von messina oder die feindlichen brüder ein trauerspiel mit chören von friedrich von schiller vierter aufzug siebenter auftritt librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz vierter auftritt isabella beatrice diego beide chöre erster chor cajetan durch die straßen der städte vom jammer gefolget schreitet das unglück lauernd umschleicht es die häuser der menschen heute an dieser pforte pocht es morgen an jener aber noch keinen hat es verschont die unerwünschte schmerzliche botschaft früher oder später bestellt es an jeder schwelle wo ein lebendiger wohnt wenn die blätter fallen in des jahres kreise wenn zum grabe wallen entnervte greise da gehorcht die natur ruhig nur ihrem alten gesetze ihrem ewigen brauch da ist nichts was den menschen entsetze aber das ungeheure auch lerne erwarten im irdischen leben mit gewaltsamer hand löset der mord auch das heiligste band in sein stygisches boot raffet der tod auch der jugend blühendes leben wenn die wolken getürmt den himmel schwärzen wenn dumpf tosend der donner hallt da da fühlen sich alle herzen in des furchtbaren schicksals gewalt aber auch aus entwölkter höhe kann der zündende donner schlagen darum in deinen fröhlichen tagen fürchte des unglücks tückische nähe nicht an die güter hänge dein herz die das leben vergänglich zieren wer besitzt der lerne verlieren wer im glück ist der lerne den schmerz isabella was soll ich hören was verhüllt dies tuch sie macht einen schritt gegen die bahre bleibt aber unschlüssig zaudernd stehen es zieht mich grausend hin und zieht mich schaudernd mit dunkler kalter schreckenshand zurück zu beatricen welche sich zwischen sie und die bahre geworfen laß mich was es auch sei ich will's enthüllen sie hebt das tuch auf und entdeckt don manuels leichnam o himmlische mächte es ist mein sohn sie bleibt mit starrem entsetzen stehen beatrice sinkt mit einem schrei des schmerzens neben der bahre nieder chor unglückliche mutter es ist dein sohn du hast es gesprochen das wort des jammers nicht meinen lippen ist es entflohn isabella mein sohn mein manuel o ewige erbarmung so muß ich dich wiederfinden mit deinem leben mußtest du die schwester erkaufen aus des räubers hand wo war dein bruder daß sein arm dich nicht beschützte o fluch der hand die diese wunde grub fluch ihr die den verderblichen geboren der mir den sohn erschlug fluch seinem ganzen geschlecht chor weh wehe wehe wehe isabella so haltet ihr mir wort ihr himmelsmächte das das ist eure wahrheit wehe dem der euch vertraut mit redlichem gemüt worauf hab ich gehofft wovor gezittert, wenn dies der ausgang ist? O, die ihr hier mich schreckenvoll umsteht, an meinem schmerz die blicke weidend, lernt die lügen kennen, womit die träume uns, die seher, täuschen. Glaube noch einer an der götter mund? Als ich mich mutter fühlte dieser tochter, da träumte ihrem vater eines tags, er säh aus seinem hochzeitlichen bette zwei lorbeerbäume wachsen. Zwischen ihnen wuchs eine Lilie empor, sie ward zur Flamme, die der Bäume Dichtgezweig ergriff und, um sich wütend, schnell das ganze Haus in ungeheurer Feuerflut verschlang. Erschreckt von diesem seltsamen Gesichte befrug der Vater einen Vogelschauer und schwarzen Magier um die Bedeutung. Der Magier erklärte, wenn mein Schoß von einer Tochter sich entbinden würde, so würde sie die beiden Söhne ihm ermorden und vertilgen seinen Stamm. Chor. Gebieterin, was sagst du? Wehe, wehe! Isabella. Darum befahl der Vater, sie zu töten, doch ich entrückte sie dem Jammerschicksal. Die arme Unglückselige, verstoßen ward sie als Kind aus ihrer Mutter Schoß, dass sie, erwachsen, nicht die Brüder morde. Und jetzt durch Räubers Hände fällt der Bruder, nicht die Unschuldige hat ihn getötet. Chor. Weh, wehe, wehe, wehe! Isabella. Keinen Glauben verdiente mir des Götzendieners Spruch, ein besseres Hoffen stärkte meine Seele. Denn mir verkündigte ein anderer Mund, den ich für wahrhaft hielt, von dieser Tochter. In heißer Liebe würde sie dereinst der Söhne Herzen mir vereinigen. So widersprachen die Orakel sich, den Fluch zugleich und Segen auf das Haupt der Tochter legend. Nicht den Fluch hat sie verschuldet, die Unglückliche. Nicht Zeit ward ihr gegönnt, den Segen zu vollziehen. Ein Mund hat wie der andere gelogen. Die Kunst der Seher ist ein eitles Nichts. Betrüger sind sie oder sind betrogen. Nichts Wahres lässt sich von der Zukunft wissen. Du schöpfest drunten an der Hölle Fluten, du schöpfest droben an dem Quell des Lichts. Erster Chor. Weh, wehe, was sagst du? Halt ein, halt ein! Bezähme der Zunge verwegenes Toben. Die Orakel sehen und treffen ein, der Ausgang wird die Wahrhaftigen loben. Isabella. Nicht zähmen will ich meine Zunge, laut, wie mir das Herz gebietet, will ich reden. Warum besuchen wir die heil'gen Häuser und heben zu dem Himmel fromme Hände? Gutmüt'ge Toren, was gewinnen wir mit unserm Glauben? So unmöglich ist's, die Götter, die Hochwohnenden, zu treffen, als in den Mond mit einem Pfeil zu schießen. Vermauert ist dem Sterblichen die Zukunft, und kein Gebet durchbohrt den ehrnen Himmel. Ob rechts die Vögel fliegen oder links, die sterne so sich oder anders fügen nicht sinn ist in dem buche der natur die traumkunst träumt und alle zeichen trügen zweiter chor bohemund halt ein unglückliche wehe wehe du leugnest der sonne leuchtendes licht mit blinden augen die götter leben erkenne sie die dich furchtbar umgeben beatrice o mutter mutter warum hast du mich gerettet warum warfst du mich nicht hin dem fluch der eh ich war mich schon verfolgte blödsicht'ge mutter warum dünktest du dich weiser als die alles schauenden die nah und fernes aneinander knüpfen und in der zukunft späte saaten sehn dir selbst und mir uns allen zum verderben hast du den todesgöttern ihren raub den sie gefordert frevelnd vorenthalten jetzt nehmen sie ihn zweifach dreifach selbst nicht dank ich dir das traurige geschenk dem schmerz dem jammer hast du mich erhalten erster chor in heftiger bewegung nach der türe sehend brechet auf ihr wunden fließet fließet in schwarzen Güssen stürzet hervor ihr Bäche des Bluts. Eherner Füße rauschen, vernehm ich, höllischer Schlangen zischendes Tönen. Ich erkenne der Furienschritt. Stürzet ein, ihr Wände, versink, o Schwelle, unter der schrecklichen Füße tritt. Schwarze Dämpfe entsteiget, entsteiget, qualmend dem Abgrund. Verschlinget des Tages lieblichen Schein. Schützende Götter des Hauses entweichet. Lasset die rächenden Göttinnen ein. Fünfter Auftritt. Don Cesar, Isabella, Beatrice, der Chor. Beim Eintritt des Don Cesar zerteilt sich der Chor in fliehender Bewegung vor ihm. Er bleibt allein in der Mitte der Szene stehen. Beatrice. Weh mir, er ist's! Isabella tritt ihm entgegen. O mein Sohn Cesar, muss ich so dich wiedersehen? O blick her und sieh den Frevel einer gottverfluchten Hand, führt ihn zu dem Leichnam. Don Cesar tritt mit Entsetzen zurück, das Gesicht verhüllend. Erster Chor. Brechet auf, ihr Wunden, fließet, fließet, in schwarzen Güssen strömet hervor, ihr Bäche des Bluts. Isabella. Du schauderst und erstarrst. Ja, das ist alles, was dir noch übrig ist von deinem Bruder. Da liegen meine Hoffnungen. Sie stirbt im Keim, die junge Blume eures Friedens, und keine schöne Früchte sollt ich schauen. Don Cesar. Tröste dich, Mutter, redlich, wollten wir den Frieden, aber Blut beschloss der Himmel. Isabella. O, ich weiß, du liebtest ihn. Ich sah entzückt die schönen Bande zwischen euch sich flechten. An deinem Herzen wolltest du ihn tragen, ihm reich ersetzen die verlornen Jahre. Der blut'ge Mord kam deiner schönen Liebe zuvor. Jetzt kannst du nichts mehr als ihn rächen. Don Cesar. komm, Mutter, komm, hier ist kein ort für dich, entreiß dich diesem unglücksel'gen anblick. Er will sie fortziehen. Isabella fällt ihm um den hals. Du lebst mir noch, du jetzt mein einziger. Beatrice. Weh, Mutter, was beginnst du? Don Cesar. Weine dich aus an diesem treuen Busen, unverloren ist dir der Sohn, denn seine Liebe lebt unsterblich fort in deines Cäsars Brust. Erster Chor. Brechet auf, ihr Wunden, redet, ihr Stummen, in schwarzen Fluten stürzet hervor, ihr Bäche des Bluts. Isabella, beider Hände fassend. O meine Kinder! Don Cesar, wie entzückt es mich, in deinen Armen sie zu sehen, Mutter! Ja, lass sie deine Tochter sein, die Schwester! Isabella unterbricht ihn. Dir dank ich die Gerettete, mein Sohn! Du hieltest Wort, du hast sie mir gesendet. Don Cesar, erstaunt. Wen, Mutter, sagst du, hab ich dir gesendet? Isabella. Sie mein ich, die du vor dir siehst, die Schwester. Don Cesar. Sie, meine Schwester? Isabella. Welche andere sonst? Don Cesar. Meine Schwester? Isabella. Die du selber mir gesendet. Don Cesar. Und seine Schwester? Chor. Wehe, wehe, wehe! Beatrice. O meine Mutter! Isabella. Ich erstaune. Redet! Don Cesar. So sei der Tag verflucht, der mich geboren. Isabella. Was ist dir, Gott? Don Cesar. Verflucht der Schoß, der mich getragen, und verflucht sei deine Heimlichkeit, die all dies Grässliche verschuldet. Falle der Donner nieder, der dein Herz zerschmettert, nicht länger halt ich schonend ihn zurück. Ich selber, wiss es, ich erschlug den Bruder, in ihren Armen überrascht ich ihn. Sie ist es, die ich liebe, die zur Braut ich mir gewählt, den Bruder aber fand ich in ihren Armen. Alles weißt du nun, ist sie wahrhaftig seine, meine Schwester, so bin ich schuldig einer Gräueltat, die keine Reu und Büßung kann versöhnen. Chor. Es ist gesprochen, du hast es vernommen, das Schlimmste weißt du, nichts ist mehr zurück. Wie die Seher verkündet, so ist es gekommen, denn noch niemand entfloh dem verhängten Geschick. Und wer sich vermisst, es klüglich zu wenden, der muss es selber erbauend vollenden. Isabella, was kümmert's mich noch, ob die Götter sich als Lügner zeigen oder sich als wahr bestätigen? Mir haben sie das Ärgste getan. Trotz biet ich ihnen, mich noch härter zu treffen, als sie trafen. Wer für nichts mehr zu zittern hat, der fürchtet sie nicht mehr. Ermordet liegt mir der geliebte Sohn, und von dem Lebenden scheid ich mich selbst. Er ist mein Sohn nicht. Einen Basilisken hab ich erzeugt, genährt an meiner brust, der mir den bessern sohn zu tode stach. Komm, meine tochter, hier ist unsers bleibens nicht mehr. Den rachegeistern überlass ich dies haus. Ein frevel führte mich herein, ein frevel treibt mich aus. Mit widerwillen hab ich's betreten und mit furcht bewohnt und in verzweiflung räum ich's. Alles dies erleid ich schuldlos. Doch bei Ehren bleiben die Orakel und gerettet sind die Götter. Sie geht ab. Diego folgt ihr. Sechster Auftritt. Beatrice, Don Cesar, der Chor. Don Cesar, Beatricen zurückhaltend. Bleib, Schwester, scheide du nicht so von mir. Mag mir die Mutter fluchen, mag dies Blut anklagend gegen mich zum Himmel rufen, mich alle Welt verdammen, aber du fluche mir nicht, von dir kann ich's nicht tragen. Beatrice zeigt mit abgewandtem Gesicht auf den Leichnam. Don Cesar, nicht den Geliebten hab ich dir getötet, den Bruder hab ich dir und hab ihn mir gemordet. Dir gehört der Abgeschiedne jetzt nicht näher an als ich, der Lebende, und ich bin mitleidswürdiger als er, denn er schied rein hinweg und ich bin schuldig. Beatrice bricht in heftige Tränen aus. Don Cesar, weine um den Bruder, ich will mit dir weinen, und mehr noch, rächen will ich ihn, doch nicht um den Geliebten weine. Diesen Vorzug, den du dem Toten gibst, ertrag ich nicht. Den einz'gen Trost, den letzten, lass mich schöpfen aus unsers Jammers bodenloser Tiefe, dass er dir näher nicht gehört als ich. Denn unser furchtbar aufgelöstes Schicksal macht unsere Rechte gleich wie unser Unglück. In einen Fall verstrickt, drei liebende Geschwister, gehen wir vereinigt unter und teilen gleich der Tränen traurig recht. Doch wenn ich denken muss, dass deine Trauer mehr dem Geliebten als dem Bruder gilt, dann mischt sich Wut und Neid in meinen Schmerz und mich verlässt der Wehmut letzter Trost. Nicht freudig, wie ich gerne will, kann ich das letzte Opfer seinen Mahnen bringen, doch sanft nachsenden will ich ihm die Seele, weiß ich nur, dass du meinen Staub mit seinem in einem Aschenkruge sammeln wirst. Den Arm um sich schlingend mit einer leidenschaftlich zärtlichen Heftigkeit. Dich liebt ich, wie ich nichts zuvor geliebt, da du noch eine Fremde für mich warst. Weil ich dich liebte über alle Grenzen, trag ich den schweren Fluch des Brudermords. Liebe zu dir war meine ganze Schuld. Jetzt bist du meine Schwester und dein Mitleid fordre ich von dir als einen heil'gen Zoll. er sieht sie mit ausforschenden blicken und schmerzlicher erwartung an dann wendet er sich mit heftigkeit von ihr nein nein nicht sehen kann ich diese thränen in dieses todten gegenwart verläßt der muth mich und die brust zerreißt der zweifel laß mich im irrthum weine im verborgnen sieh nie mich wieder niemals mehr nicht dich nicht deine mutter will ich wiedersehen sie hat mich nie geliebt verrathen endlich hat sich ihr herz der schmerz hat es geöffnet sie nannt ihn ihren bessern sohn so hat sie verstellung ausgeübt ihr ganzes leben und du bist falsch wie sie zwinge dich nicht zeig deinen abscheu mein verhaßtes antlitz sollst du nicht wiedersehn geh hin auf ewig er geht ab sie steht unschlüssig im kampf widersprechender gefühle dann reißt sie sich los und geht siebter auftritt chor wohl dem selig muß ich ihn preisen der in der stille der ländlichen flur fern von des lebens verworrenen kreisen kindlich liegt an der brust der natur denn das herz wird mir schwer in der fürsten palästen wenn ich herab vom gipfel des glücks stürzen sehe die höchsten die besten in der schnelle des augenblicks und auch der hat sich wohl gebettet der aus der stürmischen lebenswelle zeitig gewarnt sich herausgerettet in des klosters friedliche zelle der die stachelnde sucht der ehren von sich warf und die eitle lust und die wünsche die ewig begehren eingeschläfert in ruhiger brust ihn ergreift in dem lebensgewühle nicht der leidenschaft wilde gewalt nimmer in seinem stillen asyle sieht er der menschheit traur'ge gestalt nur in bestimmter höhe ziehet das verbrechen hin und das ungemach wie die pest die erhabenen orte fliehet dem qualm der städte wälzt es sich nach auf den bergen ist freiheit der hauch der grüfte steigt nicht hinauf in die reinen lüfte die welt ist vollkommen überall wo der mensch nicht hinkommt mit seiner qual Ende von vierter Aufzug, siebter Auftritt.